Kapitel 6 Die Weltfinanzkrise, die Systemfrage und was daraus zu lernen ist. Auslöser und Vorläufer, nicht aber Ursache, der Euro-Krise, war die Weltfinanzkrise gewesen, die im Sommer 2007 ausbrach und in den Jahren 2008-2009 zum stärksten Wirtschaftseinbruch in den Industriestaaten seit der Weltwirtschaftskrise 70 Jahre zuvor führte. Diese Krise schockierte viele durch das Tempo finanzwirtschaftlicher Ansteckungsprozesse über Staaten und Kontinente hinweg. Risiken waren offenbar viele Jahre unterschätzt, verdrängt bzw. gar nicht gesehen worden. Auch die Experten hatten die Krise nicht kommen sehen. Im Frühling 2007 war der Himmel für den Internationalen Währungsfonds noch blau gewesen. Im September schätzte er den Abschreibungsbedarf der Banken aufgrund der Krise auf überschaubare 200 Milliarden Dollar. Dann lief er anderthalb Jahre mit immer höheren Schätzungen der Wirklichkeit hinterher, bis seine Schätzung im Frühjahr 2009 bei 4.000 Milliarden Dollar angekommen war. Weder sind die Folgen der Weltfinanzkrise völlig überwunden, noch sind ihre Lehren vollständig verarbeitet. Die Vorgeschichte und das Drama der Weltfinanzkrise haben viele Facetten, und ganz unterschiedliche historische Erzählungen liefern scheinbar schlüssige Erklärungen. Die Geschichte, die ich jetzt zusammenfassend erzähle, halte ich persönlich für die schlüssigste. Sie ist stark vereinfacht und verkürzt, aber immer noch kompliziert genug. Verschiedene Elemente mussten zusammenkommen, bis eine Mischung von solcher Explosivkraft entstehen konnte, wie sie sich im Sommer 2007 entzündete.